Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 882 an Goethe, Weimar, 4. Februar 1803. Mein Stück ist fertig, und da ich etwas davon in diesen Tagen verlauten ließ, so hat der Herzog von Meiningen den Wunsch geäußert, es zu hören. Weil es nun mein Dienstherr ist, dem ich eine Attention schuldig bin, und es sich gerade trifft, dass ich seinen Geburtstag dadurch feiere, so werde ich es heute Abend um 5 Uhr in einer Gesellschaft von Freunden und Bekannten und Feinden vorlesen. Sie will ich nicht dazu einladen, weil sie nicht gern ausgehen und, wie ich glaube, auch lieber das Stück allein lesen oder hören. Ich habe mich in der Katastrophe viel kürzer gefasst, als ich erst wollte, überwiegender Gründe wegen. Ihre heutige Einladung können wir also zwar nicht annehmen, aber welchen Tag Sie uns sonst bestimmen, wollen wir erscheinen. Mich verlangt sehr, die unterbrochenen Mitteilungen wieder zu erneuern. Die Venus habe ich vorläufig bei meinem Schwager gesehen, zu meinem großen Vergnügen. Auch einen andern Kopf werden Sie bei ihm finden, der von großer Schönheit ist und im Abguss vortrefflich geraten. Ein herzliches Lebewohl von Ihrem SCH.